Kundgabe 3303. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.10.1944. Verschiedene Äcker. Verschiedene Art des Offenbarens. Meine Vaterliebe umfängt euch alle, die ihr in mir euren Vater sehet. Und ich werde mich auch euch offenbaren, doch immer eurer Reife, eurer Wesensart und eurem Willen angemessen. Und ein jeder von euch wird mich anders spüren dürfen, doch immer bin ich es, der sich euch spürbar nähert, so wie ihr mich suchet mit der Liebe eures Herzens. Doch Letzteres ist entscheidend. Ich achte nicht der Worte oder der äußeren Handlungen. Ich halte mich nicht an Sitten und Gebräuche, sondern ich bedenke meine Kinder in meiner Art, wie sie es vertragen, das heißt, wie es für ihre Seelen dienlich ist. Und so ich den einen anders bedenke als den anderen, so soll doch nicht mein Wirken in Frage gestellt werden. Ihr sollt euch nicht von Zweifeln befallen lassen, sondern immer daran denken, dass ich allein die Herzen kenne, dass ich aber auch einem jeden andere Aufgaben gestellt habe für das Erdenleben und diese Verschiedenheit der Aufgaben auch zutage tritt in der Arbeit für das Reich Gottes. Und ein jeder Arbeiter für meinen Weinberg wird dort eingesetzt werden, wo er am erfolgreichsten wirken kann. Und seine Arbeit wird entsprechend seinem Arbeitsfeld sein. Und es gibt viele Felder, viele Äcker, die außerhalb des Gebietes liegen, das den Menschen leicht zugänglich ist. Außerhalb der Gemeinden, die sich meine Kirche nennen und vor der Welt als meine Kirche gelten. Und diese Äcker müssen wieder anders bearbeitet werden und erfordern daher auch Knechte, die die Bodenbeschaffenheit verstehen und emsig ans Werk gehen, ihn fruchtbar zu machen. Und denen gebe ich andere Werkzeuge in die Hand, deren Handhabung ihnen aber geläufig ist. Ihnen muss ich mich aber auch als Herr bekannt geben. Und ich tue es in einer Weise, dass sie mich sehr wohl erkennen, während sie mich unerkannt von sich gehen ließen, so ich sie heimsuchen möchte in dem Gewande, indem ich den kirchlichen Gemeinden erkenntlich bin. Ich sehe nicht auf das Äußere meiner Kinder, sondern nur in ihr Herz. Und diesem Herzen offenbare ich mich. Und ein jedes Herz wird mich erkennen, das sich im Liebeswirken betätigt. Die Liebe aber kann geübt werden überall. Folglich kann ich auch überall mich offenbaren, und benötige dazu keinen besonderen Kreis von Menschen und also auch keine besondere Art. Jedes Herz kann mich spüren und nur desto merklicher, je tiefer es liebt. Und eurer Aufgabe gemäß bedenke ich euch. Wer sich eine Aufgabe zuvor allein stellt, bevor ich gerufen habe, der setzt auch sich selbst Grenzen, denn er wird nie über seine Aufgaben hinauswachsen. Er wird nie versuchen, Größeres zu leisten und kann daher auch keine außergewöhnlichen Gnadenäußerungen meinerseits erwarten. Wer jedoch mir alles überlässet, auch die Art seines Wirkens für mein Reich, den führe ich auch so, dass an ihm sichtlich meine Führung zutage tritt. Und ich offenbare mich ihm so, wie es seine ihm gestellte Aufgabe erfordert. Ich lehre den Knecht, den Boden urbar machen, den Acker vorzubereiten für den Samen, für die Aussaat, die ich selbst durch jene Knechte dann legen lasse in den Acker, auf dass er aufgehe und wachse und gedeihe und gute Früchte trage. Denn meiner Äcker sind gar viele, die schwer zu bearbeiten sind, und jeder Hand segne ich, die sich dieser Arbeit willig hingibt. Amen.